Menschen gehen vorüber, jeden Tag an dir vorüber, aber einer bleibt stehen, den du nie gesehen. Ja, so lernten wir uns kennen und wir konnten uns nicht trennen von dem Lied in der Bar, das so herrlich war. Akkorde, Akkorde, Akkordeon, glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Und wir sahen uns jeden Abend, Tag für Tag an jedem Abend, und du sagtest zu mir, ich bleib immer bei dir. Und wir träumten von der Liebe, von der ewigen Liebe, und wir glaubten daran, bis der Tag begann. Akkorde, Akkorde, Akkordeon, glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Und dann saß ich ganz alleine, einen Abend ganz alleine, viele Stunden in der Bar, in der ich glücklich war. Und die Band spielte leise, nur für mich unsere Weise. Aber du kamst nicht mehr und dein Platz blieb leer. Akkorde, Akkorde, Akkordeon, glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. So viel Menschen gehen vorüber, jeden Tag an dir vorüber, aber einer bleibt stehen, den du nie gesehen. Und dann glaubst du an die Liebe, an die ewige Liebe, die das Leben dir bringt, bis das Lied verklingt. Akkorde, Akkorde, Akkordeon, glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Dam, dam, na, dam, dam, na, da, da, da, dam. Glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon.